Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch pünktlich hier jetzt seid. Und naja, dann können wir ja in alter Frische und gemeinsam anfangen. Heute wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Nadine und Nadine ist 21. Hallo Nadine. Hallo Domian. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Bei mir geht's darum. Bitte? Bei mir geht's darum, ich bin mit 14 schwanger geworden. Ja. Und haben damit 15 gekriegt. Ja. Und kurz nachdem ich schwanger geworden bin, war eigentlich auch schon Schluss zwischen dem Kindsvater und mir. Wie alt war denn der Kindvater damals? Der war 24. Oh. Ja. Mhm. Und eigentlich, er hat Schluss gemacht, bevor er das erfahren hat, dass ich schwanger bin. Ach so, das heißt, der wusste gar nicht, dass du schwanger warst? Genau, wusste er nicht. Wie lange warst du damals mit dem zusammen? 3 Monate ungefähr. Ja, ja. Und es war aber, von seiner Seite war es aber auch nicht ernst, weil er hatte andere Frauen da und hat halt immer irgendwelche Ausreden gefunden. Eine Arbeitskollegin oder eine Bekannte. Mhm. Und hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Minderjährigen? Genau. Und hat sich dann aus dem Staub gemacht? Ja, genau. Und die Minderjährige war schwanger? Genau. Hat ein Kind bekommen und das ist auch zur Welt gekommen? Ja, er ist da. Und ist jetzt 6. Ja, er ist jetzt 6. Ja, ja, genau. Du, ja, 6, 7, du bist 21. Ja. Wie war denn das, so jung Mutter zu werden? Das ist ja schwer. Ja, das glaube ich. Also, ich habe viel Unterstützung mit meinen Eltern gehabt. Ja, wie haben die denn reagiert, als du schwanger warst? Naja, meine Mutter, die sind Tränen ausgebrochen. Genau, die meisten Eltern, denen, für die kracht ja eine Welt zusammen. Ja, genau. Also bei mir war es halt der Vorteil, bei dem Arzt, der bei mir gesagt hat, dass ich schwanger bin, da bei dem hat meine Mutter geputzt. Und sie musste, kurz nachdem ich es erfahren habe, musste sie dorthin zum Putzen. Mhm. Und dann hat der Arzt ihr gesagt, dass ich schwanger bin. Ach so. Genau, und ich bin halt dann in der Zwischenzeit zur Schule und dann, wo ich wusste, sie ist jetzt da und weiß es ungefähr, bin ich zurück. Mhm. Und da saß sie auch schon weinend auf dem Stuhl. Oje. Und der Vater? Mein Vater. Dein Vater, ja. Wie hat der reagiert? Wir sind dann heimgefahren und sie hat ihm dann gleich gesagt, ja, Nadine ist schwanger. Mhm. Und erstmal hat er entsetzt geschaut, aber das Nächste, was er dann gesagt hat, ja, haha, du wirst Oma, hat das meine Mutter dann gesagt. Ehrlich? Ja. Das ist ja eine coole Reaktion. Ja. Dass er da, haha, du wirst Oma. Genau. Unsere Kleine ist schwanger und haha, du wirst Oma. Genau. Das heißt, die Eltern, die Mutter war geschockt am Anfang, haben sich doch relativ schnell arrangiert mit der Situation. Also ich bin dann recht schnell zu so einer Beratungsstelle gekommen. Mhm. Und ab dann fing es eigentlich bei mir auch an, dass ich mich freue aufs Kind, weil davor war ja... Ich wollte kein Kind. Ich wollte erst 10 Jahre später ein Kind, wenn überhaupt. Ja klar, weil du ja eigentlich auch noch fast ein Kind warst. Oder so im Übergang befindlich warst. Genau. Da hat man ja ganz andere Sachen im Kopf, als Mutter zu werden. Gab es da Momente dennoch am Anfang, wo du gedacht hast, es ist besser abzutreiben? Oder wo deine Eltern das vielleicht auch gedacht haben? Ja, also der Gedanke war schon da. Bloß, wo ich es erfahren habe, war es eigentlich schon zu spät. Ist auch egal, Wege zu machen. Ach so. Und ich habe dann aus bekannten Kreisen irgendwelche Nummern gekriegt, wo ich hingehen könnte, wo sie noch abtreiben lassen würden. Mhm. Und mir ist auch geraten worden, ich soll abtreiben lassen. Wer hat dir denn dazu geraten? Tante, meine Tante. Die Tante? Mhm. Ja. Und die Eltern, was meinten die? Meine Mutter hat gesagt, wenn ich es machen will, dann soll ich es alleine machen. Das abtreiben lassen? Genau, aber sie will es nicht, dass ich es mache. Aha, also da war schon der Standpunkt der Eltern klar. Wir stehen zu dir und wir schaffen das zusammen. Genau, genau. Das war ja natürlich eine große Hilfe für dich. Ja, auf alle Fälle. Ich jetzt allein hätte ich es nicht geschafft. Das glaube ich. Ja, und dann, meine Mutter hat dann rausgekriegt, wer es war. Also wer der Erzeuger ist. Hat sie nicht rausgekriegt oder hat sie? Hat sie rausgekriegt. Mhm, ja. Und sie wusste ja, wo er arbeitet. Das war bei uns gleich um die Ecke. Wir sind dann zusammen hin und haben es ihm dann gesagt. Mhm. Und er hat gleich gesagt, er kennt mich nicht, er hat mich nie angefasst. Mhm. Und genau. Das und, war's dann. Und das also, war's dann. Dann hast du das Kind zur Welt gebracht und er hat sich nicht drum gekümmert? Nee, ich habe den eigentlich seit dem Gespräch habe ich ihn nur mal gesehen und da war ich im vierten Monat schwanger. Ich habe einmal, doch einmal, da war ich im achten Monat noch und das war zufällig. Da habe ich ihn nochmal gesehen und das war das letzte Mal. Was für ein gemeiner Kerl. Da ja. Hat er dich zurückgelassen? Er hat nicht für dich gezahlt oder für das Kind, zahlt nicht für das Kind, kümmert sich nicht um das Kind. Genau. Er weiß, dass es ein Kind von ihm gibt. Ja, nicht bloß eins, es gibt noch eins, aber das ist nicht von mir, sondern er hat schon eins vor mir gehabt. Also. Das wusstest du damals, oder hast du? Ja, ich habe es erst ziemlich spät erfahren und ich wusste nicht, ob es stimmt oder nicht. Du bist ihm auch nie wieder dann mal zufällig begegnet? Einmal, da war ich im achten Monat schwanger dann. Und da war ich mit einer Freundin unterwegs, ich habe sie angeschrien, sie soll sofort anhalten, weil ich ihn gesehen habe. Und ich habe ihn dann angeschrien, ich war total verzweifelt und sauer und habe halt gemeint, was ihm einfällt, dass er also nicht bloß abhaut, sondern dass er auch rum erzählt, er kennt mich nicht, er hat mich nie angefasst. Und das hat er vielen Leuten erzählt. Wie hat er denn auf deinen Schreien und deine Ansprache da reagiert? Er hat mich nicht einmal angeschaut, nicht einmal. Ich war hochschwanger. Einen riesen Bauch und er hat mich nicht einmal angeschaut. Auch nichts gesagt? Doch, er hat gesagt, er hat jetzt keine Zeit, er wartet auf jemand. Der wollte ganz radikal mit dir nichts zu tun haben. Genau. Weißt du heute, was aus dem geworden ist? Also, wir hatten ja mit der Rechtsanwältin viel zu tun jetzt, dass sie ihn sucht und sie hatten dann eigentlich bloß einmal gefunden. Und das war dann, haben sie dann mit der Polizei haben sie dann zum Vaterschaftstest haben sie ihn gebracht, weil er hat ja abgestritten, dass er das Vater ist. Ach so, wann war das? Wann haben sie ihn gefunden? Das ist jetzt ja 5,5 Jahre her ungefähr. Ach so lange. Und dann? Und ich habe seitdem eigentlich nichts mehr gehört, die Rechtsanwältin hat immer wieder geschrieben, sie hat ihm das und das geschickt. Also Vaterschaftstest hat ganz klar ergeben, dass er das, dass er der Vater ist. Genau. Und er hat sich geweigert zu zahlen. Ja. Und habt ihr dann gerichtlich irgendwas in die Gänge geleitet? Er war immer unbekannt verzogen, das war ja das Problem. Man hat ihn nie gefunden. Ach so. Und jetzt gestern Abend, das war total zufällig, ich war bei Facebook. Bei Facebook? Genau, und dann habe ich halt alte Bekannte gesucht und habe halt zufällig seinen Namen eingegeben. Und dann war er da. Ach. Ich habe ihn früher schon mal bei Lokalisten habe ich ihn eingegeben oder bei Google. Das ist ein Ding. Das heißt, er war all die Jahre untergetaucht. Genau. Nicht erreichbar, auch für die Rechtsanwälte nicht erreichbar. Ja. Genau. Und jetzt ist er bei Facebook. Ja. Ist ja schön blöd, ne? Wenn er untertauchen will, sich bei Facebook einzuloggen. Mit Bild, mit Adresse, also Adresse nicht genau, sondern Wohnort, mit Arbeitgeber. Das ist also, ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist super. Das ist ein Ding. Gestern Abend, ja. Ach. Daraufhin habe ich gleich bei dir angerufen. Das ist ja Wahnsinn. Hast du denn... Ja, ich habe Kontakt aufgenommen und zwar unter einem falschen Namen. Ja. Weil wenn er weiß, wer ich bin, dann sperrt er mich ja gleich. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben und es kam auch relativ schnell eine Antwort. Und habe dann versucht, ihn ein bisschen auszufragen, ob er eine Freundin hat, wo genau das er wohnt, ob er Kinder hat. Und er meinte, ja, er hat ein Kind und das ist ein Mädchen. Also erwähnt er gar nicht. Nee. Ja, das gibst du doch jetzt an deine Rechtsanwältin weiter, sicherlich, oder? Ja. Ich habe heute schon mit ihr telefoniert. Ja, was meint sie? Wie kann man da jetzt vorgehen? Sie meinte mal, dass man ihn einsperren könnte. Dass man ihn einsperren könnte wegen seiner Vergehen? Genau, weil er beim Jugendamt hat er 7.000 Euro Schulden. Dann den Vaterschaftstest, den muss er noch zahlen. Dann muss er für mich Unterhalt zahlen, weil ich noch nicht volljährig war in der Schwangerschaft. Und zusammen die Gerichtstermine muss er dabei noch zahlen. Also besser als einsperren wäre ja für dich, wenn er dir die ganze Kohle jetzt zahlen könnte und würde und dann auch weiter in Zukunft das Kind unterstützen würde. Ja, klar. Also das wäre für dich sehr hilfreich sicherlich. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich da recht viel kriege von ihm. Weil er hat ja, außer mir hat er ja noch ein Kind. Aber auf jeden Fall wird alles in die Gänge gesetzt jetzt. Genau. Und er weiß es ja noch gar nicht. Er weiß es ja, ist ja wahr. Freut mich ja so. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Das geschieht ihm so richtig recht. Ja, auf alle Fälle. Das geschieht ihm richtig recht. Ich habe schon gesagt, wenn ich schaffe, dass ich jetzt innerhalb von kurzer Zeit sein ganzes Leben kaputt mache, dann mache ich das mit Freude. Weil er hat mich sitzen gelassen in der Zeit, wo ich eigentlich jemanden gebraucht hätte. Genau. Und denken wir mal, wenn du nicht die gute Unterstützung von deinen Eltern gehabt hättest, wie schwer es für dich gewesen wäre. Ja, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gekriegt. Wie ist denn das? Ich will nochmal jetzt fragen, du bist jetzt 21, hast ein 5-6-jähriges Kind. Ja. Dein Leben ist doch ein anderes Leben als das einer, ich sag mal, einer normalen 21-Jährigen, die so in, ja, was man so mit 21 macht. Ja, klar. Hast, ich meine, ich bin jetzt daheim. Ja. Es ist nicht leicht, eine Arbeit zu finden. Ja. Hast du denn eine Arbeit? Nee, also momentan bin ich bei so einem 1-Euro-Job. Mhm. Hast du denn einen Freund? Ja. Ach, du hast einen Freund und der akzeptiert den Kleinen auch? Ja, super. Sehr gut. Seit 3 Jahren. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn man so früh ein Kind bekommt, dass man viel schneller im positiven Sinne älter wird und reifer wird? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe alle Freundinnen verloren von früher. Weil die ganz andere Flausen im Kopf haben? Genau. Ja. Ich meine, also die beste Freundin von mir, mit der war ich 14 Jahre lang befreundet, eben bis zur Schwangerschaft, bis zur Geburt. Und sie meinte dann, ja, mit mir kann man nichts mehr machen. Ja, was soll ich machen? Ich habe das Kind dann und sie hat mir auch versprochen, dass sie mich unterstützen, dass sie bei mir bleibt. Aber das waren erst nur große Worte am Anfang, ne? Genau. Als sie gemerkt hat, was das bedeutet, war sie weg. Genau. Genau. Ja, Mensch, Janine, also dann, das ist ja wirklich eine irre Begebenheit, ein irrer Zufall, dass du ihn gefunden hast. Und ich drücke dir so die Daumen, dass du doch eine Unterstützung von ihm bekommst. Ja, es wäre halt jetzt gut, weil der Unterhaltsvorschuss wegfällt vom Jugendamt, der jetzt 6 ist. Ja. Und das heißt, du hast es wirklich nötig. Genau, ich habe es nötig. Mann. Und vor allem, ich habe ja jetzt die ganzen letzten Jahre, habe ich den Fehler, was ich gemacht habe, ausgebadet. Ja, klar. Und er ist abgehauen und hat sich ein schönes Leben gemacht. Ja. Soll er zur Rechenschaft gezogen werden, hoffen wir auf das. Auf alle Fälle, ja. Drücken wir die Daumen. Ich wünsche dir und deinem Kleinen von Herzen alles Gute. Ja. Und schöne Weihnachten wünsche ich euch. Ah, danke jedenfalls. Du, danke. Würde ich noch ein Autogramm kriegen? Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, gut. Nadine, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf morgen. Morgen ist ja wieder Themennacht bei uns. Morgen heißt unser Thema, ich habe vergeben. Und ich frage euch, hat euch schon mal jemand etwas sehr Krasses, etwas sehr Schlimmes angetan, was man vielleicht eigentlich nicht so vergeben oder verzeihen kann, aber ihr habt es trotzdem getan. Vielleicht nach einer gewissen Zeit und habt so euren Frieden mit dieser Person gefunden. Wenn es so etwas, eine solche Begebenheit in eurem Leben gibt, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 morgen, vor oder während der Sendung, oder mailt uns domian@wdr.de. Das ist unser Thema morgen. Ich habe vergeben. Habt ihr schon mal etwas Gravierendes wirklich von Herzen vergeben? Oder wirklich dann auch gesagt, die Sache ist somit dann aus der Welt und vom Tisch. So, heute weiter mit der Freien Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Christa. Und Christa ist 84. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Christa. Domian, ich verstehe dich ganz schlecht. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Ja, ich rede ein bisschen lauter. Kannst du mich so verstehen? Jetzt, so geht es ja. Sehr gut. Du bist 84 Jahre alt. Ja. Das ist ja eine tolle Leistung. Ja, ich sagte schon, ich bin die jugendliche Alte. Ja, genau. Weswegen rufst du mich an, Christa? Ja, ich lebe hier in so einer Seniorenresidenz. Ja. Und hier fühle ich mich eigentlich auch wohl. Nur mir fehlt es an Menschen, mit denen ich reden kann. Die Frauen, alle, die sind dafür gar nicht geeignet. Und 3 Herren sind hier, die sind schon sehr senil. Ja. Also mit denen kann ich auch nichts anfangen. Warum sind die Frauen nicht geeignet dafür? Mit denen kann man sich nur Blabla erzählen eigentlich. Ja. Das Einzige, worüber ich mich dann immer freue, einmal im Monat kommt mein Schwager mit Freund zum Skat spielen und dann kommt meine Freundin zum Kanasta spielen. Das sind im Monat 2 Mal wo ich dann richtig froh bin. Ja. Was ich mir sehr wünschte, das wäre eben ein Partner, mit dem ich was unternehmen könnte, der ein bisschen gleiche Interessen hat. Hast du noch nähere Familie, also Kinder oder Enkelkinder? Nee, habe ich gar nicht. Gar nicht. Ich habe einen Neffen, der mir zur Seite steht und ab und zu was bringt und meine Finanzen regelt. Ja. Aber ansonsten habe ich nichts. Und das ist eben das, was mich so bedrückt. Wirklich, manchmal bin ich so tief traurig, dass ich denke, ach Mensch, wäre doch bloß Schluss. Ja. Wie lange bist du schon in dieser Seniorenresidenz? Hier in diesem Heim bin ich jetzt 2,5 Jahre. Fühlst du dich denn in dem Heim, mal abgesehen von davon, dass es keine guten Kontakte gibt, aber sonst so ganz wohl? Meinst du jetzt zu Hause? Ja. Ist das Zimmer schön? Ist das Essen gut? Sind die Angestellten freundlich? Ja, die Angestellten sind sehr freundlich. Da kann ich überhaupt nicht klagen. Und ich habe ein kleines, aber sehr gemütliches Zimmer. Mhm. Eine Pflege hat es ein bisschen mit Lichterketten geschmückt und ich selber habe auch mir Grünes kommen lassen. Also es ist sehr weihnachtlich geschmückt. Ja. Besser geht's eigentlich. Bist du denn gesundheitlich noch gut dabei und fit? Ich bin soweit ganz gut dabei, nur ich laufe mit einem Rollator. Naja gut, okay, aber du kannst damit rausgehen und dich frei bewegen. Ja. Wie wird das jetzt Weihnachten sein? Wie wirst du Weihnachten verbringen? Weihnachten werde ich hier verbringen und soviel ich weiß, haben wir dann auch eine Weihnachtsfeier. Mhm. Eine vorgezogene hatten wir schon und am 16. machen die mit uns eine Lichterfahrt. Ja. So, das wird es dann auch sein. Das wird sein. Und dann die Unterhaltung im Fernsehen. Ja. Wenn es den nicht gäbe, dann wäre es ganz schlimm. Mhm. Dieses Seniorenheim, ist das in deiner Heimatstadt oder ist es weiter weg? Nee, das ist hier in Berlin. Ach, in Berlin. Mhm. Und du bist auch Berlinerin? Ja. Ja. Und es gibt auch so keine Freunde mehr von früher? Nee, die sind ja alle gestorben. Das ist ja das Problem in dem Alter. Das ist das Problem, wenn man sehr alt wird. Da hat man ja dann keine mehr. Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Wie gesagt, ich habe meinen Schwager, aber so oft kann der auch nicht kommen. Dann meutert auch seine Frau. Mhm. Und, aber da ist noch eine Freundin, sagst du, die kommt dann auch. Eine Freundin, die kommt noch, aber die ist eben auch nicht mehr so gut zu Fuß. Sie ist darauf angewiesen, dass sie jemand findet, der sie mit dem Auto herbringt. Ich glaube, Herr Christa, dass du ganz, ganz vielen älteren Leuten aus der Seele sprichst, die auch irgendwo in Seniorenheimen sind und sich eigentlich dort ganz wohl fühlen, aber keine guten Gesprächspartner haben. So ist das. Und das ist in dem Alter, glaube ich, auch ausgesprochen schwer, jemanden zu finden. Ja. Vor allen Dingen, wenn man nicht mehr so flexibel ist und rumfahren kann und meistens dann zu Hause sein muss. Es wäre so schön, wenn jetzt ein Herr zuhören würde, der vielleicht auch ein bisschen einsam ist und an allem ein bisschen interessiert ist, der vielleicht Wert darauf legen würde, mit einem Menschen näher zusammenzukommen. Das würden wir dir sehr gerne vermitteln. Und da ich weiß, dass wir sehr viele Zuschauer in Berlin haben, ist die Chance vielleicht gar nicht so gering, dass jemand, ein älterer Herr, hellhörig wird und sagt, ach, die Christa, in welchem Stadtteil ist denn deine Residenz? Das ist hier in Charlottenburg am Charlottenburger Schloss. Ah ja, sehr schöne Gegend. Ja. Sehr schöne Gegend. Das nennt sich Seniorenresidenz Kaiser Wilhelm. Ah ja, ja. Stift. Du sagst, dass du manchmal so traurig bist, dass du fast keine Lust mehr am Leben hast. Ja. Mhm. Ja, das kann man ja auch verstehen, wenn man immer alleine ist und hat keinen Gesprächspartner, dass man dann irgendwann schwermütig wird. Ja. Und dann die Jahreszeit kommt dazu. Im Sommer ist es dann schon besser. Wenn es jetzt so kalt ist, kann ich nicht mehr so auf dem Balkon. Wir haben einen langen Balkon. Mhm. Da sitze ich im Sommer immer und rauche meine Pipen und rate meine Rätsel. Also du bist noch Raucherin? Ja, ich rauche noch. Wenn du bis jetzt geraucht hast, finde ich, kannst du auch weiter rauchen. Ja. Das finde ich ja. Ich habe vorhin im Fernsehen bei Sandra Maischberger unseren alten Bundeskanzler gesehen, den Helmut Schmidt. Ich habe das auch gehört. Ja, ich meine, er raucht ja auch immer noch tapfer weiter im Fernsehen. Ich habe ihn aber beobachtet. Er zieht nicht viel. Der hat die Zigarette in der Hand, spielt damit rum. Der hat vielleicht ein, zweimal gezogen und schon wieder eine neue genommen. Na, weil er so viel reden musste, auch vorhin. Ja. Ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass es im Winter schwieriger ist, weil du auch nicht raus kannst. Man hat ja Angst, dass man hinfällt, es ist glatt und kalt und all die ganzen Sachen. Ja. Mann. Ach, Domian, das ist wirklich nicht so einfach. Mhm. Und übrigens, ich wollte dir sagen, ich hätte für das morgige Thema eine Geschichte zu erzählen. Darf ich morgen dann nochmal auf? Nee, raus damit, dann jetzt raus mit der Geschichte. Ja? Ja, gerne. Und zwar, also ich war sehr, sehr glücklich verheiratet. Das war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Und im ersten Jahr trafen wir ein Pärchen, die mein Mann von früher kannte. Mhm. Und die luden uns zu sich ein zum Abendessen. Mhm. Sagst du mal, in welchem Jahr das war, damit wir es uns so vorstellen können ungefähr? Na, das war Anfang unserer Ehe. Das ist jetzt schon 30 Jahre her. 30 Jahre her ungefähr, mhm. Ja. Ja, und naja, wir waren jung verheiratet jedenfalls. Und ja gut, dann haben wir die Einladung angenommen. Und als wir dann da angekommen waren, wir saßen da eine Weile, da sagt die Frau zu mir, bist du eifersüchtig? Ich sage, nö, ich habe ja keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Hat mich aber sehr gewundert. Mhm. Naja, und dann haben wir gegessen, getrunken und noch getrunken und nochmal getrunken. Und als alle soweit in Stimmung waren, da sagte der Mann von der Bekannten zu meinem Mann, sag mal, Walter, wollen wir nicht die Frauen tauschen? Ach. Ja, sag mal, Mann, können wir machen. Und da bin ich natürlich ausgeflippt, habe dem eine Ohrfeige gegeben und er hat zurückgeschlagen. Aha. Und da habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Also dann, wer hat zurückgeschlagen? Dein der andere. Der andere Mann, Der andere Mann. Ja. Und da bin ich dann zu Fuß so ungefähr einen Kilometer allein nach Hause gegangen. Und dein Mann ist da geblieben? Der ist da geblieben, ja. Also was meint ihr denn mit und Frauentausch? Der ist auch nicht nachgekommen. Ja, was meint ihr denn mit Frauentausch? Also mal so sexuell tauschen? Ja, genau. Also, ach, dann ist dein Mann da geblieben, ist nicht nachgekommen? Er ist da geblieben, ja. Ja, und dann, wie ging die Geschichte weiter? Und dann kam er also dann am anderen Tag an und wir hatten so eine breite Couch, wo wir beide drauf schliefen. Mhm. Er legte sich dazu, wir haben natürlich, ich habe kein Wort mit ihm gesprochen, aber es war furchtbar, ja, neben ihm zu liegen mit der Wut im Bauch. Mhm. Naja, und das hat sich dann so peu à peu wieder eingerenkt. Wir haben gar nicht so viel darüber geredet. Mhm. Und aber diese Wut im Bauch, die blieb lange. Mhm. Und ungefähr ein halbes Jahr später, da bat mich ein Herr, der auch bei uns wohnte, hast du nicht Lust, mit nach Wannsee zu kommen und mein Paddelboot reinzuholen für den Winter? Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Mhm. Und da sind wir beide losgepaddelt von Wannsee und sind auf einer Insel gelandet. Mhm. Und da habe ich das getan, was mein Mann getan hat, aus Rache. Also dein Mann, um das nochmal festzuhalten, ist dann bei dem Pärchen geblieben und die hatten flotten Dreier. Nein. Nein, das nicht. Das weiß ich nicht, was da passiert ist. Ach, das weißt du gar nicht. Aber das nehme ich stark an. Irgend sowas in der Richtung, irgendwas Sexuelles. Und das hast du dann auch gemacht. Auch schon allein, dass er dazu Ja gesagt hat, das hat mich schon geärgert. Ich verstehe. Naja, und da hast du es dir auf dem Wannsee mit dem Mann auch gut gehen lassen. Ja, da habe ich mir das da, obwohl ich gar keine Lust hatte, aber das bedurfte ich. Ich hatte der sollte es zurückkriegen, Rachegefühl, genau. Na schön, und dann sind wir also nach Hause. Und eines Tages zu Hause kam irgendwie das Thema darauf. Und da habe ich meinem Mann erzählt, dass ich das getan habe. Mhm. Und da hat mein Mann so geweint, bitterlich geweint. Und ich muss sagen, seitdem war für mich dann alles wieder gut. Der hat geweint? Und du, aber er hat das doch auch gemacht mit der anderen Frau. Ja, sicherlich. Aber dass ich das nun auch gemacht habe... Das hat er nicht erwartet. Und dann habt ihr euch beide vergeben danach? Wir haben uns vergeben. Und dann ist auch nie wieder sowas vorgefallen? Wurde auch nie mehr darüber geredet. Ich verstehe. Und denn wir sind eigentlich ein super glückliches Paar eigentlich. Ja. Das ist eine Geschichte, wie wir uns kennenlernten. Das lohnt sich auch zu erzählen, aber das führt zu weit. Das wird zu weit. Du musst mal noch mal eine Sendung machen. Wer hat die Liebe auf den ersten Blick erlebt? Gute Idee. Ja. Sehr gute Idee. Finde ich eine sehr schöne Idee. Ja. Greifen wir mal auf. So, Christa. Ja. Also, wenn jetzt jemand, ein älterer Herr, zugehört hat im Raum, Großraum Berlin und mit dir Kontakt haben möchte, bitte an uns wenden und wir stellen den Kontakt zu dir her. Ja. Ich wünsche es dir von Herzen, dass sich jemand meldet und dass du wieder mehr Spaß am Leben hast. Ach, das ist sehr schön. Alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Und ich danke dir für die Sendung. Sehr gerne, Christa. Tschüss. Du sagst Berlin. Bist du nicht hier in Berlin? Nein, ich bin in Köln. Ach, in Köln. In Köln, ja. Ach, deshalb fragtest du. Ja, genau. Gut. Genau. Alles Gute, alles Liebe, Christa. Danke. Tschüss. So, 1.24 Uhr, hier ist Martin, der ist 33 Jahre alt. Guten Morgen, Martin. Morgen, Domian. Morgen, Martin. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe meine Verlobte und dessen Bruder verloren am Freitag. Hatten die Unfall und Samstag sind sie verstorben. Deine Verlobte und den Bruder? Ja, ihren Bruder. Ihren Bruder? Ja. Was ist denn genau passiert? Am Samstag, sagst du? Freitag ist es passiert und Samstag sind sie gestorben. Sind von der Arbeit nach Hause gefahren, da Glatteis. Wir sind vor den LKW in Leitplanke gefahren und die sind dann hinten drauf gerutscht in den Hänger rein. Und der Wagen war fast unter dem Hänger durch. Und dann am Samstagmorgen waren sie halt verstorben dann. Wie lange kanntest du deine Verlobte schon? Kennen tun wir uns, seit wir 6 sind. Zusammen sind wir jetzt 6 Jahre. 6 Jahre. Wann hast du diese schlimme Nachricht erfahren, Martin? Am Freitag, nach dem Unfall. Direkt nach dem Unfall. Weil die Polizei hat aufgenommen, hat uns dann die Schwester mich direkt angerufen. Was für ein furchtbares Unglück. Genau, und das ist vor Weihnachten noch. Genau. Das schmerzt doppelt. Ja. Sie beide sind dann im Krankenhaus gestorben? Richtig. Eine Stunde auseinander. Er halb 7 und sie 7:30. Die Verletzungen waren so schwer, dass man nichts machen konnte. Sie hatten auch die Knochenbrüche, wenn sie überhaupt noch zum Leben gekommen wären, wenn sie behindert gewesen, und die hatten jeder so ungefähr 10-12 Brüche gehabt, weil sie unter dem Hänger gefahren sind, der Wagen, mit Verwucht. Ja, also das Auto von deiner, wer hat gefahren, deine Verlobte oder der Bruder? Der Bruder. Auch dem Bruder sein Auto gewesen. Glaubst du, dass er vielleicht auch zu schnell gefahren ist? Nee, so glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Also ich schätze, dass er live gewesen ist, und das Stück Autobahn ist auch ein bisschen abschüssig. Also ist er durch das Glatteis unter den Hänger gefahren? Richtig. Quasi? Er hat wahrscheinlich versucht noch zu bremsen, aber durch das Eis hat natürlich die Reifen nicht gegriffen. Wobei ich mir die ganze Zeit vorstelle, dieses Auto muss ja doch mit einer hohen Geschwindigkeit gefahren sein, damit das von hinten quasi unter den Hänger fährt. Ja, ich weiß auch nicht, ich war da nicht bei, wie viel er gefahren ist. Also wenn es nur daran gerutscht wäre, wäre ja nicht so was Schlimmes passiert. Ja, hast recht. Aber du weißt nichts Näheres von der Polizei, weißt du auch nicht. Ja, denn so einen Bericht kriegen wir noch, weil auch die Versicherung ja was wissen will. Aber du hast das noch nicht gelesen, noch? Ja, noch nicht gekriegt. Den Bericht werden wir wohl morgen kriegen. Verstehe. Bist du noch ins Krankenhaus gefahren? Und Freitag bin ich hingefahren und Samstag, wo sie gestorben sind, haben sie uns angerufen, sie sollten mal vorbeikommen. Und da haben also noch, sie wollte die Geschwister nicht mehr sehen. Bitte? Ich habe mich verstanden. Die Schwester wollte ihre Geschwister nicht mehr sehen. Dann haben sie mich mitgenommen und ich bin da zusammengeklappt. War eine halbe Stunde weg. Das heißt, du hast deine Freundin, deine Verlobte nochmal gesehen? Und ihn auch. Und da war ich eine halbe Stunde weg und da haben sie mich 8 Stunden im Krankenhaus behalten und dann haben sie mich entlassen mit der Bedingung, dass ich nächsten Tag mal wieder vorbeikomme. Bist du denn nochmal vorbeigekommen? Ja, ich bin dann den Sonntag dann nochmal hingefahren. Dann. Jetzt haben wir schon Mittwoch. Hast du deine Freundin nochmal gesehen und hast nochmal Abschied nehmen können oder möchtest du das nicht? Tod am Samstag, das hat mir gereicht. Ich habe Angst, dass wenn es dann nochmal passiert, dass ich dann nochmal zusammenkrache. Ja, verstehe. Wie geht es dir denn heute? Ich ehrlich sein soll, beschissen. Trotz der Tropfen. Also du bekommst Medikamente? Medikamente, Tropfen, Einschlafmittel, alles Mögliche. Ja. Wenn ich überhaupt das überstehe. Also ich glaube, man hat auskennen, sonst ohne. Ja, klar. Das ist ja auch, das ist ja, man ist ja da fassungslos. Das ist ja gar nicht, man begreift das ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, und jetzt die Schwester, die ist jetzt ganz alleine, die Eltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Jetzt sind zwei Geschwister, jetzt ist die wieder ganz alleine. Wie alt ist deine Verlobte gewesen? Über 30. 30. Meine Mutter war 31. Mhm. Und die Schwester, die noch lebt, die ist 26. Mhm. Hast du denn jetzt ein Umfeld, ein paar Menschen, mit denen du auch sprechen kannst über deine Trauer? Zurzeit nicht so. Das heißt, du machst das mit dir alleine aus? Zurzeit ja. Was natürlich extrem schwer ist. Ja, und du musst die Schwester ja auch noch einen Halt bieten. Mhm. Aber selber habe ich zurzeit eigentlich keinen richtigen Halt selber. Mhm. Bist du berufstätig? Ich hatte dann Freitag, weil ich dachte, die brauchen Hilfe, hatte ich mir Freitag dann schon mal 2 Wochen Urlaub genommen. Und jetzt habe ich den restlichen Urlaub jetzt genommen, heute. Mhm. Und mal gucken, wie es mir dann geht. Ja, wahrscheinlich, weil du könntest ja jetzt gar nicht arbeiten. Das nee. Jetzt wollte mich auch krank schreiben, habe ich gesagt, nee, ich habe noch so viel alten Urlaub. Nehme ich erstmal den Urlaub und dann gucken wir weiter. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin Gärtner. Du bist Gärtner. Martin, das tut mir total leid. Das tut mir so leid. Das ist ja so ein Schmerz, den niemand ermessen kann, der das nicht erlebt hat, so etwas. Richtig. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, wenn du da ganz alleine bist. Und da helfen auch wirklich keine Medikamente. Die können dich so ein bisschen rückstellen, aber dann kommt all der Schmerz doch wieder nach oben und es wird einem klar, was passiert ist. Richtig. Da steht auch, habe ich mal durchgelesen, man soll die Sachen auch nicht über einen längeren Zeitraum nehmen. Nee, aber 1-2 Wochen kann man das ruhig machen, glaube ich. Sage ich mal so als Laie. Das ist schon okay. Da steht so drauf, so circa 20 Tage maximal. Ja. Das wird der Arzt, der dir das verschrieben hat, ja dann auch beobachten, hoffe ich. Ich bin in der Hinsicht unter ärztliche Kontrolle, richtig? Bist du? Ja, nur wegen der Medikation hat da jetzt nichts passiert. Mhm. So, aber jetzt so als Seelsorger in der Richtung habe ich zurzeit überhaupt gar keinen. Ich möchte, dass dich meine Psychologin jetzt mal berät, Martin, was du tun kannst. Ich fände es gut, wenn du einen Gesprächspartner finden könntest. Oder vielleicht sogar mehrere, die auch trauern und sehr in einer ähnlichen Situation leben wie du, dass du aus deiner Isolation rauskommst. Könntest du dir vorstellen, in so eine Trauergruppe zu gehen, wo mehrere Menschen sind, die einen Menschen gerade verloren haben? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, da gibt es überall in Deutschland gibt es solche Gruppen. Und wenn man dafür so der Typ ist, das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn man das möchte, habe ich da schon sehr viel Gutes gehört, dass den Menschen das gut tut. Und da kann man sich auch mal anrufen gegenseitig, wenn es einem besonders schlecht geht. Mhm. Man muss kein Theater spielen, weil jeder weiß, was in einem vorgeht. Wir werden uns jetzt mal kundig machen und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich jetzt gleich zurück, Martin. Und alles Weitere dann im Hintergrund. Na, die Nummer haben sie ja. Genau, du musst erstmal auflegen und wir melden uns gleich. Ja, ist in Ordnung. Danke dir. Und ich wünsche dir sehr viel Kraft und sehr viel Kraft für die nächste Zeit, Martin. Ja, deine Sendung bringt ja auch einiges. Ich gucke die regelmäßig schon seit Jahren. Dankeschön, Martin. Sehr nett, dass du sagst. Also, du legst bitte auf und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. So erreicht ihr uns hier oder ihr mailt uns domian@wdr.de und herzlich willkommen, sage ich, zu Monika. Und Monika ist 63. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen. Monika. Beim 5. Anlauf hat es geklappt heute. Ja, schön, dass du da bist. 63 Jahre bist du. Genau. Um was geht's denn? Es ging um böse Frauen. Es geht um meine Schwiegermutter. Oh, der Klassiker. Der Klassiker, war schlimm. Sie ist vor 5 Jahren etwa verstorben. Mhm. Ich habe also ihren ältesten Sohn geheiratet. Sie war gewalttätig, hat ihren ersten Mann verprügelt, wenn der betrunken nach Hause kam. Mhm. Es herrschte Gewalt. Also mit mir ist sie genauso umgegangen, hat meine Kinder bevormundet. Hat sie dich auch geschlagen? Sie hat zugesehen, wenn ihr Sohn uns verprügelt hat. Sie hat zugesehen, wenn dein Mann dich verprügelt hat, hat sie zugesehen? Ja. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 3 Stück. Zum Glück, muss ich sagen, sind alle gut geraten. Alle haben tolle Berufe, arbeiten auch. Wie lange warst du denn mit deinem Mann zusammen? 23 Jahre. 23 Jahre. Und der hat dich immer wieder geschlagen? Immer wieder im Alkoholrausch. Dann hat er eine andere Frau kennengelernt. Der ging nebenbei, der war auf dem Bau arbeiten. Und da hat er sein Haus umgebaut. Ja, und dann wurde das Liebe. Dann habe ich eine Kiste gepackt und dann war das Ende. Aber Gott sei Dank heute. Mit 50 habe ich dann nochmal geheiratet. Mhm. Leider ist mein Mann ganz plötzlich verstorben. Und das geht mir jetzt im Moment ein bisschen nah, aber das Leben geht weiter. Jetzt geht's um die Schwiegermutter. Erzähl mal, was so für dich das Schlimmste war an dieser Schwiegermutter. An dieser Schwiegermutter war die, wir wohnten auch zusammen im Haus. Wenn ich kaufen ging, hat sie geguckt, was ich kaufte. Mhm. Wenn ich zu meiner Freundin ging, die war geschieden, dann war ihr das nicht recht. Mhm. Hat sie gesagt, ich ging immer nur zu geschiedenen Leuten. Dann hat sie meinen Ring verloren. Der war zwischen dem Sofa, den hätte ich gestohlen. Ja, dann starb der Schwiegervater, ganz elende. Der war also alkoholsüchtig, der war so aufgedunsen, der war ganz elendig gestorben. Mhm. Dann hat in dieser Zeit hat sie einen 30-jährigen Mann kennengelernt, sie war da mittlerweile 60, hat den geheiratet, nur der hat es auch nicht gut. Der hat auch Prügel gekriegt, der war dann eifersüchtig, hatte eine Tochter, die war damals so 8, 9, 10. Da war sie eifersüchtig drauf. Der hatte gerne Kinder. Der war ja noch jung, der Mann. Ne? Was ist das Schlimmste, was sie dir angetan hat? Dieses sich um meine Kinder kümmern. Mein jüngster Sohn, der bekam also Geschenke, die ohne dass überhaupt ein Sinn war. Da kein Geburtstag, kein Weihnachten und nichts. Und das hat mich. Ich hatte also keine Macht über meine Kinder. Mhm. Und dass sie zugesehen hat, wie der Vater und seine Kinder behandelt hat. Ne? Also ich muss dazu sagen, gearbeitet hat der Mann. Also dein Mann hat auch die Kinder geschlagen? Ja, natürlich. Auch mit was? Der hatte so Schuhe an mit so Stahlkappen. Da hat er meinen großen Sohn, der ist heute 40, getreten. Der war ganz blau im Gesicht. Mhm. Und dabei war die Oma, also seine Mutter, die war dabei und hat ihn noch angefeuert oder hat gesagt, dass... Ja, natürlich, der ist kaputt gelacht, ne? Wie hast du dich denn dann in solchen Situationen verhalten? Ich wäre am liebsten aus dem Fenster gesprungen. Dann hat er mal mit dem Messer vor mir gestanden, da war ich aber alleine mit dem. Mhm. Und wenn meine Tochter dann zu Besuch kam und mein zweiter Mann, der war also ganz nett zu meinen Kindern, hat dann mit dem Messer die Brötchen aufgeschnitten, dann hat sie mich immer angeguckt, da hat sie Angst gekriegt. Und dann habe ich gesagt, erklär dir mal warum. Mhm. War denn die Schwiegermutter auch nicht mit dir am Anfang einverstanden, dass dein Mann dich geheiratet hat? Nee, er hatte vorher wohl eine Freundin, die gut betucht war. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Ich bin dann schwanger geworden und wir haben dann auch geheiratet. Also, aber sie hat sich sehr eingemischt. Ja, dann ging sie ging auch putzen und hat dann auch die Leute beklaut. Dann ging sie in einen großen Laden auch putzen und hat dann das Schnaps geklaut und hat den in die Tasche mitgenommen. Sie hat doch keine Freunde, gar nichts. Also du hast dann diese Frau, mit der du immerhin 23 Jahre zusammengelebt hast, kann man ja sagen. Ja. Nur schlechte Erinnerungen. Ja, nur. Eigentlich schon. Oder gab es auch irgendwann mal was Nettes? Nee. Gar nicht. Die ist vor 5 Jahren gestorben, sagst du? Ja, ganz böse. Sie war am Fenster und ist dann zusammengesackt, war gelähmt und konnte dann nicht mehr sprechen. Der letzte, der sie wohl gesehen hat, war mein jüngster Sohn. Den hat das ein bisschen mitgenommen, sage ich mal. Wie alt ist sie geworden? Über 80. Über 80. Wohntet ihr zu der Zeit noch in der Nähe? Nein, ich habe ja dann mit 50 nochmal geheiratet. Genau. Und bin dann in so ein kleines Dorf gezogen, oberhalb von Remagen. Ja. So 40 Jahre. Das heißt, du hattest in den letzten Jahren gar keinen Kontakt mehr mit ihr. Ja gut, wenn ich sie gesehen habe, dann hat sie mal ihr ältestes Enkelchen, das ist jetzt 13, kurz gesehen. Aber ansonsten haben meine Kinder überhaupt keinen Kontakt, auch zu ihrem Vater nicht. Mhm. Der kennt seine Enkelkinder gar nicht. Und das ist auch gut so. Mhm. Und du hast die auch nie mal besucht oder so? Ja, wenn ich sie gesehen habe in der Stadt, habe ich sie begrüßt, habe auch mit ihr gesprochen. Sie war halt einsam. Ne? Der Mann hatte sie dann auch... Den hatte sie dann auch vor die Tür gesetzt. Aber immerhin, wenn du die so schlimm fandest, dass du überhaupt dann noch mit der gesprochen hast, wenn du sie getroffen hast. Ja, was willst du denn machen? Ja, manche Leute gehen ganz einfach vorbei und sagen nichts. Ja gut, das war die Oma meiner Kinder. Ja, ja, sicher. Ja, ja. Als du dann von ihrem Tod erfahren hast, was für ein Gefühl hattest du? Gott sei Dank. Ja. Dass der liebe Gott sie dann erlöst, denn es war wirklich, mein Sohn hat mir das erzählt, es war schlimm. Hast du gedacht, Gott sei Dank, weil der liebe Gott sie erlöst hat? Oder, ja, Gott sei Dank, auch, oder auch. Gott sei Dank, weil jetzt ein böser Mensch weniger auf der Welt ist? Ja, erstmal die Erlösung und dann auch das andere. Mhm. Und dann war noch eine Frau, die hatten, also in der zweiten Ehe, wie sie 60 war, hatte sie so eine große Madonna. Und meine Mutter, die kam dann schon mal zu Besuch, wenn die Enkelkinder Geburtstag hatten oder so. Und dann hat sie erklärt, im Beisein meiner kleinen Tochter, wenn sie abends mit ihrem Mann ins Bett geht, dann muss sie die Madonna rumdrehen, die müsste nicht zusehen, dass sie dann mit ihrem Mann, die war auch sechs besessen. Das hat sie dem Kind gesagt? Meiner Mutter war, meine Tochter war dabei. Ja, die Tochter war dabei. Mhm. Also schlimm war auch, dass sie geklaut hat überall. Mhm. Das war, also, ich merke schon, eine rundrum für dich sehr schlimme Erinnerung, ja, an diese, ja, Frau. Ich habe dann nochmal geheiratet und sage ich heute, diese Mutter von meinem zweiten Mann, die war schon tot. Und das war eigentlich ganz gut so. Ja. Da gab es zwar noch einen Opa, aber kann der man ja nicht so sagen, du weißt ja nicht, vielleicht war das ein sehr netter Mensch und es war schade, dass sie... Man weiß es nicht. Monika, das war ein Nachklapp zu unserer Sendung vorige Woche, ja. Böse Frauen. Ich danke dir, ja, dass du angerufen hast. Ich hätte vielleicht eine Bitte, könnte ich mal mit so einer Psychologin ganz kurz sprechen? Ja, sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an und dann kannst du mit Sabine sprechen. Ich wünsche dir ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Danke, danke. Und alles Gute fürs nächste Jahr. Wünsche ich dir von Herzen auch, Monika. Alles Gute. Wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich habe vergeben. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ja die Verzeihung wirklich ausgeübt haben, die mal irgendwann was Schlimmes erlebt haben oder die sehr schlecht von einem Menschen behandelt worden sind, vielleicht viele Jahre sich damit rumgeschlagen haben, man weiß es nicht, vielleicht viele Jahre, und dann aber irgendwann gesagt haben, ja, schwamm drüber, ich habe die ganze Sache jetzt vergeben und vergessen und meinen Frieden mit der Person geschlossen. Wenn es so etwas in eurem Leben gibt, dann können wir uns gerne morgen drüber unterhalten. Ihr könnt euch ab 0 Uhr melden unter 0800 220 5050 oder natürlich auch gerne während der Sendung und mailen unter domian@wdr.de. Ich habe vergeben, das ist das Thema morgen und heute ist das Thema ganz offen und ihr könnt euch zu jedem Thema melden, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Zum Beispiel hat angerufen die Nathalie und die ist 18 Jahre alt. Nathalie, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Nathalie, um was geht's bei dir? Und zwar geht es um meinen Ex-Freund. Also ich habe seit längerer Zeit Schlafprobleme und also ich war fast 3 Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Mhm. Und er hat mich, also am Anfang war alles in Ordnung, die ersten 6 Monate waren total schön und dann fing es halt an mit krankhafter Eifersucht und er hat mich mehrfach geschlagen, vergewaltigt und hinterher bin ich halt schwanger geworden von ihm. Das wollen wir erstmal nicht so leichtfertig daher sagen. Er hat dich vergewaltigt. Ja, also wenn ich nicht mit ihm schlafen wollte, hat er halt gewartet, bis ich geschlafen habe. Und hat dann angefangen, also... Im Schlaf quasi mit dir Sex zu haben, während, ja, du geschlafen hast. Mhm. Genau. Mhm. Und ich bin dann halt hinterher schwanger geworden von ihm. Und er hat mich vorher auch mehrfach zusammengeschlagen, wenn ich nicht das gemacht habe, was er wollte. Und hinterher kam es halt dann so, dass er mich mit dem Vorsatz zusammengeschlagen hat, dass ich mein Kind verliere. Und das ist dann auch passiert? Ja, das ist dann auch passiert. Ich habe das in der 14. Woche verloren. Wann ist das also passiert? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist ungefähr 1,5 Jahre her jetzt, 1 bis 1,5 Jahre. Dann warst du aber früh mit dem zusammen. Ja, ziemlich. Also wie alt ist er? Ich glaube 14. Ja, ja, eben. Nathalie, stellst du bitte mal den Ton ganz runter vom Fernseher oder Radio? Ja. Ich höre immer so Geräusche im Hintergrund. Ja. Wie alt ist er denn? Er müsste jetzt 22 geworden sein. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Also du hast das Kind verloren. Ja, genau. Ich habe das Kind in der 14. Woche verloren. Mhm. Und ich war danach halt noch knapp 3-4 Monate mit ihm zusammen. Und Also es ging so weit, wenn ich zu ihm gesagt habe, dass ich Schluss mache, dann kam es dann wieder dazu, dass er mich zusammengeschlagen hat, damit ich bei ihm bleibe. Und das ist ja ganz grauenhaft. Also das ist immer schlimmer geworden. Und egal, was ich gemacht habe, wenn ich mit ihm irgendwie durch die Stadt gelaufen bin und ich habe einen anderen Jungen nur angeguckt, hat er mich selbst mitten in der Stadt total angeschrien und geschlagen. Und also das ging wirklich total weit und mittlerweile habe ich halt richtig starke Schlafprobleme und also ich werde wach, ich bin am Schreien und... Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Ich bin jetzt ungefähr 1 Jahr, 1,5 Jahre von ihm getrennt. Hast du dich von ihm getrennt oder hat er sich getrennt? Nee, ich habe mich von ihm getrennt. Das hast du dich dann getraut? Ja, auch nur durch die Kraft von meiner Mutter und meiner kleinen Schwester, weil also er hat mich, ja, ich will nicht sagen eingesperrt, aber also ich durfte gar nichts mehr. Ich habe meine ganzen Freunde verloren, alles, und ich hätte auch fast meine kleine Schwester dadurch verloren. Warum? Weil ich einfach, ja, ich habe vorher total viel mit ihr gemacht. Ich bin mit ihr ins Kino gegangen oder mal in den Zoo, und hinterher kam es dann so, dass ich sie halt nur noch angeschrien habe. Egal, was sie gemacht hat, es war halt in meinen Augen alles falsch. Und aber hast du denn mit dem auch zusammen gewohnt schon? Nein, also er hat noch bei seinen Eltern gewohnt und ich war halt fast immer bei ihm, also fast jeden Tag und am Wochenende in den Ferien. Aber deine Mutter, deine Eltern haben doch das mitbekommen, dass er dich so extrem schlecht behandelt. Nein, meine Mutter, also ich habe das immer versucht, von meiner Mutter fernzuhalten, weil, also ich war ja die meiste Zeit bei ihm. Mhm. Meine Mutter hat zwar mitbekommen, dass es mir schlecht geht, aber ich habe nie mit ihr darüber geredet, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Aber die hat sie doch mitbekommen. Seine Eltern wussten das. Ach, seine Eltern wussten das und die haben nichts unternommen. Ja. Nein, die haben gar nichts dagegen gemacht. Also er hatte sich mal mit seiner Mutter gestritten gehabt. Und da hatte die Mutter zu ihm gesagt, geh deine Perle zusammenschlagen, aber fass mich nicht an. Und also es war total schlimm. Und sehr schlimm hört sich das an. Hat deine Mutter, hast du bei deinen Eltern gelebt damals oder heute noch oder nur bei der Mutter? Ich habe bei meiner Mutter gelebt. Also der Vater mein Vater, den kenne ich gar nicht. Ach so. Hat deine Mutter denn mitbekommen damals, dass du schwanger warst? Ja, das wusste sie. Also wir haben immer ganz offen darüber geredet und ich habe ihr das dann auch gesagt, dass ich schwanger bin halt, beziehungsweise sie hat das mitbekommen, weil ich ins Krankenhaus musste. Und wie hast du sie erklärt? Weil es mir total schlecht ging. Ja, wie hast du sie erklärt, als du dann die Fehlgeburt hattest? Das war so, meine Mutter, die lag im Krankenhaus, die hatte Operation gehabt und also ich bin halt, also ich habe Blutungen gehabt und dann bin ich halt zum Arzt gegangen, zu meiner Frauenärztin, die hat mich dann sofort ins Krankenhaus eingewiesen. Und weil das bei meiner Mutter halt auch eine gynäkologische Operation war, hat die mich ins selbe Krankenhaus geschickt, weil die Frauenärztin wusste, dass meine Mutter da ist. Ja. Und ich kam dann auch in dasselbe Zimmer rein und ich habe meiner Mutter das dann erzählt, dass ich das Kind halt verloren habe. Ja, und die war natürlich total geschockt. Ne? Aber nur, du hast nicht erzählt? Sie weiß bis heute nicht, dass er daran schuld ist. Warum hast du es ihr denn bis heute nicht erzählt? Ich weiß es nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich will sie irgendwie damit nicht belasten. Oder. Also du lebst jetzt... Also ich habe halt Hemmungen davor. Verstehe. Du lebst aber jetzt wieder bei deiner Mutter und deiner Schwester. Oder genau. Und dir geht es seelisch, auch bezogen auf den Schlaf zum Beispiel, sehr schlecht? Ja, also so im Alltag geht das eigentlich. Das ist halt wirklich nur nachts, wenn ich schlafe gerade ein und dann werde ich wach und bin am Schreien oder Freund muss mich wecken, weil ich so Albträume habe. Also, ach, du hast wieder einen Freund? Ja, ich habe wieder und einen Freund. Das funktioniert auch? Ja, das funktioniert. Weil der sehr viel netter ist als der andere. Ja, auf jeden Fall. Und er hat mir auch dazu geraten, bei dir anzurufen und darüber zu reden, weil ich habe mit ihm auch schon darüber geredet. Und ich habe noch eine Frage zu der Trennung. Als du dann dich dann getrennt hast, ist er dann nochmal ausgerastet? Ja, mehrfach. Als ich meine Sachen abgeholt habe, also ich bin ja nicht alleine dahin gefahren, mein Onkel und meine Tante, die sind mit mir hingefahren, um meine Sachen zu holen. Und er hat wieder versucht, mich körperlich anzugreifen, aber mein Onkel, der ist halt dazwischen gegangen. Und also er stand auch danach noch ein paar Mal bei mir vor der Tür. Meine Mutter, die hat immer gesagt, dass ich nicht da bin oder sonst irgendwas. Er hat sogar bei Freundinnen von mir angerufen, nur um zu wissen, wo ich gerade in dem Moment bin. Und aber das ist dann, hat dann irgendwann aufgehört und er hat dich in Ruhe gelassen. Ja, irgendwann hat er mich dann in Ruhe gelassen. Und also, Natalie, ich glaube, dass du da wirklich eine ganz heftige Zeit hinter dir hast und viele Jahre, die so wichtig sind, wenn man so 14, 15, 16, 17 ist, hast du ja nur in Angst gelebt. Ja, so ziemlich. Also. Und dann wundert es mich. Ich hatte, selbst wenn wir uns nicht gesehen haben, dann hat er jede 20 Minuten bei mir angerufen und wollte genau wissen, wo ich bin und was ich mache und mit wem ich unterwegs bin. Und wenn irgendwie Jungsstimmen im Hintergrund waren, ist er total ausgerastet. Und insofern ist mir das klar, dass du da auch eine seelische Verletzung davon getragen hast, die sich jetzt zeigen, zum Beispiel durch deinen mangelnden Schlaf oder deine Angstzustände im Schlaf. Der hat eine ganze Menge verletzt in dir. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist noch nicht verarbeitet. Nicht wirklich. Mhm. Also das ist halt im Schlaf kommt das. Also so tagsüber oder so ist alles super und ich denke da auch gar nicht dran und keine Ahnung. Aber wenn ich dann gerade eingeschlafen bin, dann macht mein Freund mich wach und sagt, Schatz, du bist wieder am Schreien oder... Ich glaube, dass in deinem Fall eine Therapie das Richtige wäre. Wenn du zu einem Psychologen gehen würdest und du eine Psychotherapie machen würdest. Das heißt, da gehst du einmal in der Woche hin, das ist wie ein Arztbesuch und da unterhält man sich und da kann man die Seele sich freisprechen und der hat so seine Methoden, damit umzugehen, damit du das loswirst und dass du das verarbeitest. Ich glaube, das wäre das Richtige, dass du jetzt zu dieser Selbsthilfe greifst. Du wärst da bereit für sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich mag das auch. Du bist ja sehr offen, erzählst auch ganz frei und das könntest du dann in dem Fall bei dem Psychologen ja auch machen. Ja, also ich wäre auf jeden Fall bereit dazu, weil das ist wirklich total schlimm. Ich habe auch gestern fast gar kein Auge zugemacht. Und mein Freund konnte dadurch auch nicht schlafen, weil er halt wach bleiben wollte, damit... Ja, ja. Natalie, ich hab ja hier im Hintergrund immer einen Diplompsychologen sitzen. Das ist heute eine Frau, das ist die Sabine. Ich schlage vor, dass du jetzt gleich auflegst und Sabine ruft dich zurück. Vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten Minuten auf jeden Fall oder in 10 Minuten ungefähr. Und dann kann sie dich noch beraten, welche Art von Therapie ganz gut geeignet wäre für deinen Fall. Und dir auch noch erklären, wie man das macht, wie man das organisiert und so weiter. Einfach noch ein paar Infos von uns. Ja, sollen wir es so machen? Ja, das wäre ganz gut. Das machen wir sehr gerne, Natalie. Und dann wünsche ich dir wirklich alles Gute und nie im Leben wieder so einen schrecklichen Kerl an deiner Seite. Nie wieder. Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Natalie, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, Pascal, 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Pascal. Hallo. Was ist dein Thema? Pornosucht. Pornosucht? Und Beziehungsprobleme dadurch. Das heißt, du bist in einer Beziehung? Ja, genau. Ja, wie lange schon? 14 Monate ungefähr. Ja. Und du konsumierst sehr viel Pornografie? Ja, kann man so sagen. Erzähl mal ein bisschen. Wie viel? Kommt auf die Tage drauf an, wie viel Zeit ich auch habe. So 4 bis 5 Filme manchmal. Jeden Tag? Ja, so gut wie jeden Tag. Wie gesagt, ab und zu gibt es aber ein paar Tage dazwischen. Also 4 bis 5 Zeit dafür. Ja, 4 bis 5 Filme. Wie lang sind die Filme in der Regel? Ganz normal, 1,5 bis 2 Stunden halt. Das ist ja eine Menge Zeit, die da drauf geht. Ja gut, also es ist nicht, dass ich mir dann so angucke wie einen normalen Spielfilm oder so, aber... Themenweise dann halt durchgehe. Ja. Geht das immer einher, dass du dich auch dabei selbst befriedigst? Ja, eigentlich schon. Ja. Und lebst du mit deiner Freundin zusammen? Wir leben zusammen, ja. Ja. Warum brauchst du das? Wie bitte? Warum brauchst du das? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist halt wie jemand anderes, der die Zigarette braucht, brauche ich das. Ist deine Freundin da im Hintergrund? Ich höre gerade eine Stimme. Die sitzt hier neben mir, ja, genau. Gib sie mir noch mal im Rasch und wir sprechen gleich weiter, Pascal. Ja, alles klar. Kleinen Augenblick. Ja, gerne. Hallo Domian. Hi, wie heißt du? Fatima. Fatima. Das klingt ja ziemlich herbe, was Pascal da erzählt. Ja, das stört mich auch ganz schön. Ja, wie ist das für dich als Freundin? Ja, deprimierend. Ich fühle mich natürlich dann nicht so attraktiv. Mhm. Können wir eigentlich auch zu dritt sprechen? Kann er, könnte er es so schalten? Ja, der Lautsprecher ist an. Okay, das ist gut. Ist das für dich so, Pascal, dass dir deine Freundin nicht ausreicht? Doch schon, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das halt vielleicht so ein Urtrieb ist. Klar reicht sie mir aus. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch in der Vergangenheit rumwühl, da war es dann halt auch so, dass ich eigentlich so mit Treue nie viel Mut hatte. Mhm. Weil er halt immer auf Versuch, immer auf Verjagt und sowas halt. Und aber treu bist du schon im Moment, abgesehen von den Pornos? Ja, oder das gibt, auf jeden Fall. Es gibt keine anderen Frauen zurzeit? Nein. Du bist mit Fatima 14 Monate ungefähr zusammen, hast du gerade gesagt? Ja. Wie war denn das vorher? Warst du da auch so pornomäßig so stark drauf? Ja, eigentlich seit der frühesten Jugend an schon. Ach, seit der frühesten Jugend. Das heißt, das ist, ja, geht seit vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Jahren. Ja. Ich glaube in der Tat, dass man pornosüchtig werden kann. Das glaube ich. Ich glaube, das ist ein Suchtverhalten, wie man spielsüchtig werden kann oder internetsüchtig oder weiß ich was. Ich glaube es schon. Ja. Ich kann das so bestätigen. Nun kann ich mir vorstellen, wenn du so viele Jahre Pornos geguckt hast, dann will man ja immer noch einen dolleren Kick haben und noch abgedrehtere Filme. Nee, das eigentlich weniger. Also da gibt's auch irgendwie nicht hier jetzt spezielle Neigung oder so, oder wo ich sage, das ist jetzt besonders toll. Ja, aber trotzdem, wie ist das denn, Fatima? Hast du das Gefühl, dass er mit dir quasi so einen Sex haben möchte, wie er den in Pornofilmen sieht? Nee, das nicht. Aber er kommt schon, dass er sagt, er findet Reißwäsche toll. Oder wenn ich mal im Internet gucke, Beate Uso oder so, da kommt er und dann sagt er auch, das sieht toll aus. Und dann werde ich natürlich neidisch. Und dann denke ich so, ja, dass er mich da so drin sieht, wie er es auch in den Porno sieht. Mhm. Das bilde ich mir manchmal ein. Mhm. Aber er sagt mir immer trotzdem, das ist nicht so. Aber trotzdem, ich mache mir ja immer wieder so Gedanken drüber, wie ich alles richtig mache und wie ich mich dass ich für ihn attraktiv aussehe. Ja. Yeah. Und am Anfang unserer Beziehung war das ja so, dass wir ziemlich oft uns näher gekommen sind. Jetzt mittlerweile, wir hatten am Anfang unserer Beziehung dann ein Problem gehabt. Ich wurde schwanger und hab dann abgetrieben und danach kam es so, dass wir beide uns voneinander distanziert haben. Ach so, das heißt, ihr habt gar nicht mehr so viel Sex miteinander? Na, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt haben wir monatlich nur noch viermal oder so. Verstehe. Habe ich auch schon immer so gedacht. Pascal, wie kommt das, dass du so wenig mit Fatima schläfst? Ja, gut, keine Ahnung. Das ist vielleicht so, dass ich schnell das Interesse verliere, aber irgendwie weiß nicht, das lässt halt alles nach einer gewissen Zeit ziemlich stark bei mir nach. Was sicher mit der Pornografie zusammenhängt, weil man einfach abgestumpft ist, wenn man so wahnsinnige Mengen konsumiert. Mhm. Findest du sie noch geil? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Fatima, macht er das, auch wenn du in der Wohnung bist? Guckt er die Sachen, wenn du da bist? Ja, wenn ich duschen gehe oder in der Küche bin, sehr lange am Kochen oder sonstiges was, da denke ich auch schon, soll ich ins Schlafzimmer reingehen, vielleicht störe ich ihn bei irgendwas oder weiß ich nicht. In solchen Sachen eben. Also ich vermute mal, das frage ich euch beide jetzt, dass diese Situation euch beide und eure Beziehung schon belastet. Ja. Auf jeden Fall, ne? Finde ich auch, ja. Und ich sag's nochmal, Pascal, ich glaube wirklich, dass das ein Suchtverhalten ist und gegen Suchtverhalten muss man angehen, weil es einen kaputt macht. Ja. Es degeneriert einen, es macht einen wirklich kaputt und letztendlich läufst du auch Gefahr, dass du die Beziehung kaputt machst. Ja, das stimmt schon. Wir hatten uns da ja auch schon drüber unterhalten und dass man da was gegen machen muss, nur ich sehe da jetzt nicht irgendwie einen Erfolg durch irgendeine Therapie, weil das ist irgendwie. Ich weiß nicht, dass man das unterbinden kann. Also kann ich mir nicht vorstellen. Naja, es gibt natürlich für jede Sucht gibt es spezielle ausgetüftelte Therapieverfahren. Das gibt es schon. Das gibt es auch bei Sexsucht und Pornosucht. Da würde ich dich gerne jetzt von meiner Fachfrau beraten lassen. Wenn du da was dran ändern willst, musst du zumindest mal sowas ausprobieren und nicht von vornherein sagen, nee, das bringt mir nichts. Du kannst das immer noch schmeißen, wenn du das Gefühl hast, das ist alles Quatsch, aber du müsstest es mal angehen. Weil ich glaube, dass du deine Sexualität kaputt machst auf Dauer. Das ist schon ziemlich krass, was da gelaufen ist in den letzten Jahren. Fatima und Pascal, ihr beiden, legt mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei euch. Alles Gute. Dankeschön, schönen Abend. Danke euch auch, tschüss. Ja. In der Technik, Stefan Weitershagen. Morgen, nochmal der Hinweis, morgen heißt unser Thema Ich habe vergeben. Habt ihr schon mal einem Menschen etwas sehr Schlimmes vergeben und Frieden mit ihm geschlossen? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir wieder da.